Erster, dies ist ein Lied der Söhne Korachs. Gott baut seine Stadt auf heiligen Bergen. Zweiter, der Herr liebt die Tore von Zion. Er liebt Zion mehr als alle anderen Orte. Dritter, man sagt wunderbare Dinge über dich. Du bist die Stadt von Gott. Vierter, Gott nennt Rahab und Babylon. Auch Menschen aus Philistäa, Tyrus und Kusch gehören dazu. Fünfter, man sagt über Zion, viele Menschen sind hier geboren. Gott macht die Stadt fest. Sechster, der Herr schreibt eine Liste der Völker. Er sagt, dieser Mensch ist hier geboren. Siebter, die Menschen singen und tanzen. Sie sagen, alles Gute kommt aus dieser Stadt.